HR2 Kultur. Archivschätze. Heute mit einer Live-Reportage aus dem Jahr 1963. Im Juni 1963 besuchte der amerikanische Präsident John F. Kennedy zum ersten Mal Deutschland. Ich bin ein Berliner, haben einige noch im Ohr. Am 25. Juni wurde Kennedy begeistert in Frankfurt empfangen. Diese Bilder haben einige in ihrer Erinnerung noch parat. Es war ein großes Live-Ereignis und es gab Bilder davon im Fernsehen in Schwarz-Weiß. Für den Hörfunk des Hessischen Rundfunks berichteten damals drei Reporter. Kurt Krüger-Lorenzen vom Römerberg, Hans-Jürgen Tietze im Römer und Elmar Gunsch aus der Paulskirche. In unserem Archiv habe ich diese Live-Reportage gefunden, die insgesamt 2 Stunden und 47 Minuten lang ist. Das ist sehr lange und deshalb senden wir in 2 Teilen. Heute und am nächsten Samstag. Heute im ersten Teil hören Sie begeisterte Bürgerinnen und Bürger und den Besuch John F. Kennedys im Kaisersaal. Der Reporter Kurt Krüger-Lorenzen berichtet vom Römerberg. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich melde mich vom Römerberg in Frankfurt am Main, also vom Mittelpunkt des heutigen Geschehens. Nach den Ereignissen der vorhergehenden Tage ist es wohl kaum noch nötig zu betonen, dass ich von einer wogenden Menschenmenge umgeben bin. Kopf an Kopf stehen die Bürger Frankfurts und die Tausenden, die von außerhalb zu uns kamen, um den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu sehen und um ihn zu grüßen. Ich habe hier einen wunderbaren Überblick, denn ich stehe auf dem berühmten Gerechtigkeitsbrunnen. Von Zeit zu Zeit wird uns von der Pressezentrale im Römer über den Lautsprecher bekannt gegeben, wo sich Kennedy auf seiner Fahrt von Hanau nach hier befindet. Der Präsident hat bereits mit seiner Kolonne die Stadtgrenze erreicht und er wird wahrscheinlich recht bald hier bei uns eintreffen. Ich möchte noch schnell sagen, dass um mich herum eine große Zahl von Rundfunk- und Fernsehreportern stehen, Fernsehen aus dem fernen Ausland, Rundfunk und Fernsehen auch aus Deutschland. Und Sie haben eben gerade wieder vielleicht mitbekommen, dass die Lautsprecheransage, dass nahen der Kolonne des Präsidenten ankündigt, wir werden uns noch ein wenig gedulden müssen. Und so gebe ich dann vorerst zurück ans Funkhaus und melde mich wieder, sobald der hohe Gast hier auf dem Römerberg eintrifft. Ja, ich melde mich jetzt hier vom Römerberg. Hubschrauber umkreisen diesen historischen Platz. Und das ist das Zeichen, das ist das Signal, dass der Präsident Kennedy gleich hier auf diesem Platz erscheinen wird. Alle Blicke sind gerichtet zum Eisernen Steg hinunter. Links hier an der Nikolaikirche muss er vorbeikommen. Tausende und Abertausende von Menschen haben sich hier zusammengefunden. Und hinter den Absperrgittern sieht es aus, als wenn wogende Kornfelder hin und her schaukeln. Seien Sie froh, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie dieses Ereignis am Radioapparat oder am Bildschirm erleben. Denn was sich hier tut, ist ein solcher Wirbel, dass man manchmal etwas ängstlich werden muss. Vor allen Dingen, wenn man sieht, wie verschiedene Frauen, aber auch Männer, wie die Fliegen ohnmächtig werden und von den liebevoll betreuten Rote-Kreuz-Schwestern nun aus der Menge getragen werden, damit sie etwas Luft schnappen können. Gerade kommen hier vorbei die Polizeiautos, die die Vorhut darstellten von der Kolonne des Präsidenten. Und ich will noch einmal sagen, wie herrlich dieser Platz hier geschmückt ist. Direkt vor mir, wenige Meter vor mir, der Römer. Da hängt in der Mitte die amerikanische Flagge heraus, rechts die Bundesflagge und links die Flagge der Stadt Frankfurt am Main. Rot-weiß mit dem wunderschön stilisierten Adler darin. Und ich muss schon sagen, es ist ein herrliches Bild. Überall Flaggen, aus allen Fenstern heraus lehnen sich die Menschen natürlich. Und die Buben von Frankfurt, wo finden sie Platz? Selbst in den Fenstern, in den gotischen Fenstern da draußen an der Nikolaikirche, da hängen sie wie die Trauben. Es ist einfach unwahrscheinlich, wie groß die Begeisterung ist. Und hier kommt jetzt gerade vorbei an der deutschen Polizei und auch an der MP, an der amerikanischen Polizei, der große Lastwagen, auf dem die amerikanischen Rundfunk-, Foto- und Fernsehreporter stehen. Und das ist der Wagen. Jetzt steht er gerade vor uns mit seinen angeschalteten Lichtern. Präsident Kennedy und neben ihm Hessens Ministerpräsident Zinn und daneben Ludwig Erhard, der Vizekanzler. Und hinter ihm der Sicherheitswagen mit den amerikanischen Sicherheitsbeamten. Jetzt drehen sie eine Runde und nun werden sie also in den Römer hineingehen. Vor welch wie immer die Ehreneskorte der Polizei in weißen Uniformen auf Motorrädern. Und nun verlässt Präsident Kennedy seinen Wagen, begrüßt vom Oberbürgermeister Bockelmann, der seine dekorative Amtskette umgelegt hat. Und Sie hören es an den Rufen und an der jubelnden Begeisterung, wie man hier den Präsidenten empfängt. Zur näheren Umgebung des amerikanischen Präsidenten gehören auch Dean Rusk, der amerikanische Außenminister, dann unser deutscher Außenminister Dr. Schröder, der in Washington akkreditierte deutsche Botschafter Knapstein, Amerikas Botschafter in Bonn, McGee, eine der vertrautesten Persönlichkeiten aus der Umgebung Kennedys, und natürlich Frankfurts Oberbürgermeister Bockelmann. Sie haben jetzt gerade den Römer betreten und gehen nun hinein. Ja, es ist ein historischer Augenblick auf historischem Boden. Unversehrt vom Kriegssturm blieb der Gerechtigkeitsbrunnen, auf dem ich hier stehe, und der ein Werk des Memminger Bildhauers Michael Hocheisen vom Jahre 1611 ist. Ein wunderbares Kunstwerk, das mit seinen kecken Seejungfern, die auf originelle Weise Wasser speien, die Ansicht Lügen strafen, die Frankfurter seien Brüde. Oft ist hier der kostenlose Wein für das Volk geflossen, das den gerade gekrönten Kaisern huldigte. Links von mir, ich muss es beschreiben, denn ich sagte schon, wir stehen auf historischem Boden. Links von mir die aus dem 13. Jahrhundert stammende Nikolaikirche, die in der Hohen Staufenzeit eine Hofkirche war. In ihr liegt einer der größten Schultheißen von Frankfurt begraben, Siegfried zum Paradies. Hinter mir rechts das steinerne Haus aus dem 15. Jahrhundert, das einer alten Patrizierfamilie gehörte. Und von mir aus sind es nur noch 12 Meter bis zu dem Podium vor dem Römer, an dem Kennedy gleich zur Frankfurter Bevölkerung sprechen wird. Von seinem Platz aus kann er jenen Dom sehen, in dem seit Friedrich Barbarossas Wahl 1152 24 Könige und Kaiser gewählt wurden. In der Stadt am Main hat niemals eine Fürstenhand das architektonische Bild bestimmt. Und doch blieb Frankfurt das sinnfälligste Zeichen des aus mystischer Vergangenheit fortlebenden Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Zur Kaiserwahl erschien auf dem Römerberg die Frankfurter Bürgerschaft. Goethe selbst hat als junger Bub hier eine solche Kaiserwahl miterlebt. Und die Krönungsfeierlichkeiten hat er selbst beschrieben und dazu gesagt, hier konnte man das ganze Gemeinwesen mit einem Blick überschauen. Und so kann man auch heute das ganze Gemeinwesen überschauen. Nur es geht nicht um eine Kaiserwahl, sondern um ein nicht weniger bedeutsames historisches Ereignis, nämlich um nichts Geringeres, als dass uns einer der mächtigsten Männer dieses Zeitalters einen Freundschaftsbesuch abstattet, der mehr ist als nur eine politische Geste. Nach dem Protokoll wird der Präsident insgesamt 40 Minuten im Römer sein, aber hören wir doch jetzt direkt einmal den Bericht aus dem Römer. Hören wir, was dort geschieht. Und so übergebe ich an meinen Kollegen Hans-Jürgen Tietze, der das Geschehen im Römer verfolgt. Ja, hier meldet sich der Kaisersaal, hier meldet sich Hans-Jürgen Tietze aus dieser historischen Stätte. Und wir warten jetzt hier auf den Empfang der Stadt für den amerikanischen Präsidenten. Und während der amerikanische Präsident jetzt in das Amtszimmer von Oberbürgermeister Bockelmann getreten ist, um wenige Minuten der Ruhe zu pflegen, hat sich die engere Begleitung, nämlich Vizekanzler Professor Erhard, Ministerpräsident Zinn, Außenminister der Vereinigten Staaten Dean Rusk, Bundesaußenminister Schröder und die Botschafter McKee und Knapstein in das Foyer begeben, um dort eine kleine Erfrischung zu sich genommen. Wir hier warten auf den Empfang und ich muss mich jetzt etwas durch die Journalisten und die Anwesenden hindurchschieben. Mit mir warten hier der Magistrat, die Stadtverordnetenversammlung und die Spitzen der Verwaltung auf Präsident Kennedy. Im Hintergrund natürlich das große Heer der Journalisten, an der Spitze die begleitende Gruppe der Weißen Hauspresse. Und während Präsident Kennedy sich etwas erholt von den Strapazen dieser großen Freundschaftstournee, möchte ich Ihnen etwas von dieser historischen Stätte des Kaisersaales erzählen. Der Römerberg und der Kaisersaal sind voneinander eigentlich gar nicht wegzudenken. Das Haus zum Römer hat seine Architektur wohl verändert, immer aber ist es seit dem Jahre 1405 geblieben, was es noch heute ist, der Sitz des Rates der Stadt Frankfurt am Main. Die durch die goldene Bulle Karls IV. 1356 zur Stadt aller Krönungswahlen bestimmt wurde. Und schon zwei Jahrhunderte vorher, am 4. März 1152, ist Friedrich Barbarossa als erster deutscher König in Frankfurt am Main gewählt worden. Für die mit der Wahl verbundenen Festlichkeiten bedurfte es eines besonderen Raumes, denn nach der Wahl des Königs in der Wahlkapelle des Domes fand im großen Römersaal das Krönungsmahl statt, zu dem man in festlichem Zug vom Dom in den Römer zog. Vor der Wahl des Kaisers Matthias im Jahre 1612 erhielt der Saal anstelle einer flachen, eine gewölbte, verzierte Holzdecke, die jetzt wieder rekonstruiert wurde. Und seit dieser Zeit führt er den Namen auch Kaisersaal. An seinen Wänden brachte man die Brustbilder der deutschen Könige und Kaiser seit Konrad I. im Jahre 911 an. Als letzter Herrscher des Alten Reiches empfing Franz II. Die Kaiserkrone. Er musste sie 1806 unter dem Druck Napoleons niederlegen. Nach dem Ende des Heiligen Römischen Reiches war der Kaisersaal eine Zeit lang Stadtbibliothek. Und als auf dem Wiener Kongress im Jahre 1815 Frankfurt freie Stadt geworden war, beschloss der Rat der Stadt, den Kaisersaal wieder gemäß seiner Tradition herzurichten. Es wurden an den Wänden des Kaisersaales die lebensgroßen Bilder aller deutschen Kaiser angebracht, angefangen von Karl dem Großen, der jetzt den Tisch mit dem goldenen Buch der Stadt Frankfurt krönt, bis zu Franz II., also insgesamt 52 Kaiser- und Königebilder. Die Bilder wurden von hochherzigen Stiftern seiner Zeit, von den Städten, von den Fürsten und von einzelnen Bürgern gestiftet und von namhaften Künstlern aus ganz Deutschland gemalt. Im Kaisersaal übrigens versammelte sich 1848 auch die Nationalversammlung, die Abgeordneten der deutschen Nationalversammlung, um von dort in feierlichem Zug in die Paulskirche zu gehen. 1866 vollzog sich dann im Kaisersaal der Akt der Eingliederung der bis dahin freien Stadt Frankfurt in den preußischen Staat. Der Römer mit seinem Kaisersaal so reich an historischer Begebenheit, in dem nicht nur Kaiser, Könige, Fürsten und Reichspräsidenten, sondern viele große Männer des In- und Auslandes begrüßt wurden, sang in einer einzigen Nacht, in der Schreckensnacht vom 22. zum 23. März 1944, dann in Schutt und Asche. Das ist eine Zeit, die wir gerne vergessen wollen, in der die Amerikaner nicht unter uns, sondern noch über uns waren. Nach Kriegsende wurden dann nach Beseitigung der schlimmsten Nöte auch der Römer und der Kaisersaal wieder aufgebaut. Heute schauen in dem wiederentstandenen Kaisersaal von den Seitenwänden genau wie vor über 100 Jahren wieder die Bilder aller deutschen Kaiser und Könige herunter, die erhalten geblieben sind, weil sie während des Krieges in einen sicheren Unterschlupf überführt wurden. Vor uns liegt unter dem Bild Karls des Großen jetzt das Goldene Buch der Stadt Frankfurt und dazu vielleicht auch noch einige Worte. Dieses Goldene Buch der Stadt Frankfurt ist wirklich golden. Es wurde um die Jahrhundertwende von der Familie Bethmann gestiftet. Es ist Gold im Einband und in der Mitte eine elfenbeinerne Intarsienarbeit mit dem Bild Karls des Großen in dem Mittelpunkt. Geschmückt und bestückt mit vielen Ornamenten, die wiederum von Edelsteinen geziert wurden. Wilhelm II., der letzte deutsche Kaiser, hat sich gleich mehrmals in das Goldene Buch eingetragen. Und zwar mit seiner ersten Eintragung eröffnete er, übrigens aus Anlass eines Sängerkrieges in Frankfurt unter dem Datum vom 4. Juni 1903, zusammen mit Kaiserin Auguste Victoria den Reigen der Namenzüge. Dieses Blatt wurde dem Goldenen Buch, das damals noch nicht fertig war, allerdings erst später eingefügt. Es ist, ich habe einen Blick hineinwerfen dürfen, eine sehr, sehr künstlerisch ausgestaltete Version einer Sängerin und eines Sängers. Nun, es mag nicht verwundern, dass im sangesfreudigen Deutschland ein goldenes Buch aus solchem Anlass die erste Eintragung erhält. Interessanter ist schon, dass in diesem nicht nur Politiker und Feldmarschälle wie etwa die Reichspräsidenten Ebert und Hindenburg, sondern auch Wissenschaftler und Dichter verewigt sind. Ich habe bei einem kurzen Durchblättern gesehen, dass unter anderem Staatspräsident Sukarno, Staatspräsident von Togo, Savi du Touvé und andere erlauchte Gäste der Stadt Frankfurt eingetragen worden sind. Im Jahre 1929 wurde Albert Schweitzer der Goethepreis der Stadt Frankfurt verliehen. Er trug sich bereits damals in das Goldene Buch ein. Unter anderem finde ich die Schriftstellerin Ricarda Hoch, Thomas Mann und Gerhard Hauptmann. Auch wagemutige Männer fehlen nicht. Am 10. Juli 1928 trugen sich Dr. Köhl und Freier von Hünfeld, die als Erste im Flugzeug den Atlantik überquerten, in das Goldene Buch ein. Und es ist mir vergönnt gewesen, mir einmal fast einen Bruch zu heben. Es ist mir vergönnt gewesen, mich fast einmal zu verheben. Dieses Goldene Buch wiegt immerhin fast einen halben Zentner. Im Augenblick ist gerade die Seite 460 aufgeschlagen. 460, die Seite, die bereits präpariert wurde, damit Präsident Kennedy seinen Namenszug nach vielen Größen, nach vielen Würdenträgern aus der ganzen Welt hier einzeichnen wird. Wir warten jetzt hier gespannt. Die Fotoreporter haben sich vor die versammelte Menge gekniet, um Präsidenten Kennedy, der in wenigen Sekunden, vielleicht in wenigen Minuten hier aus dem Foyer, aus dem Amtszimmer Oberbürger Bockelmanns hier hereintreten wird, um mit seinem engeren Kreise um diesen Tisch Platz zu nehmen. Das Gastgeschenk, das Oberbürgermeister Bockelmann überreichen wird, kann ich Ihnen vielleicht bereits einmal kurz vorher nennen. Es sind zwei Dokumente in Faksimile. Und zwar eine Grußadresse der Deutsch-Amerikaner an das deutsche Volk anlässlich der Revolution von 1848 und schließlich ein Schreiben des Bevollmächtigten an den ersten Bürgermeister der deutschen Bundesregierung auch im Juli 1948. Diese beiden Dokumente sind in Safianleder gebunden und tragen das Bild der Paulskirche im Mittelpunkt des Umschlages. Die Spannung hier im Kaisersaal wächst von Minute zu Minute. Von Zeit zu Zeit geht einer der Herren des Protokolls hinaus, um zu überblicken, ob Präsident Kennedy in wenigen Sekunden den Saal betreten wird. Ja, vielleicht kann ich Ihnen noch sagen, aber es wird auch später vielleicht noch einmal anklingen, dass Präsident Kennedy nicht der erste Präsident ist, der hier nach Frankfurt gekommen ist und der hier den Römer betritt. Auf jeden Fall ist er der erste amtierende Präsident. Vor ihm aber weilte bereits Präsident Truman auf dem Wege zur Potsdamer Konferenz hier in Frankfurt. Dann Thomas Jefferson und Präsident Grant sowie General Eisenhower, der allerdings damals noch nicht Präsident war, sondern vorher hierher kam. Besonders interessant ist natürlich Präsident Grant, der siegreiche General der Nordstaaten im amerikanischen Bürgerkrieg und spätere amerikanische Präsident. Vielleicht zur Ergänzung Ihrer Geschichtskenntnisse, die ich auch erst in diesen letzten Tagen etwas aufgefrischt habe, darf gesagt sein. General Grant hatte bald nach Ende des amerikanischen Bürgerkrieges Frankfurt sozusagen einen Dankbesuch abgestattet. Die Frankfurter Bankherren hatten während des Bürgerkrieges eindeutig auf Seiten der Nordstaaten gestanden und sie finanziell unterstützt. Allein an der Frankfurter Börse wurden damals nahezu 600 Millionen Dollar für die Nordstaaten aufgebracht. Und da der englische und französische Geldmarkt den Nordstaaten versagt war, hat dieses Geld sicher mit zum Ausgang des Krieges beigetragen. Präsident Grant muss es bei diesem ersten Besuch in Frankfurt so gut gefallen haben, dass er dann 1877 schließlich ein zweites Mal in die Stadt Frankfurt kam. Ja, ich hatte bereits vorher gesagt und ich muss mich da wiederholen, dass die Spannung auf dem Höhepunkt angelangt ist. Ich kann Ihnen aber nichts weiteres berichten, als dass Präsident Kennedy sich immer noch im Amtszimmer von Oberbürgermeister Bockelmann befindet. Wir warten hier protokollgemäß aufgeteilt, die Presse auf der Linksseite des Kaisersaales, in der Mitte Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung. Und ja, ich bekomme gerade erst ein Zeichen, dass Präsident Kennedy in wenigen Sekunden oder in wenigen Minuten, ich kann es nur immer wiederholen, den Kaisersaal betreten wird. Die Gastgeschenke, vielleicht kann ich Ihnen dazu noch etwas sagen, die Präsident Kennedy von Oberbürgermeister Bockelmann bekommen wird, sind Faksimiles dieser Botschaften, die ich Ihnen bereits bisher genannt habe. Es sind Grußadressen an die 1848 gegründete Union und man freute sich damals in Amerika doch Parallelen zu den United States in Amerika ziehen zu können. Das Original befindet sich übrigens in deutschem Besitz im Staatsarchiv bzw. in der Landesbibliothek hier in Hessen. Ja, wir werden auf eine lange Folter gespannt. Es ist natürlich nicht so turbulent, so laut wie draußen auf dem Römerberg. Die Gesellschaft, die Versammelten, die hier in den Kaisersaal gebeten wurden, pflegen der Ruhe mehr. Man erwartet etwas gesetzter den amerikanischen Präsidenten als die Bevölkerung draußen. Übrigens, es ist sehr, sehr schwierig, in diesen Kaisersaal zu gelangen. Etwa 70 Journalisten haben eine Zulasskarte für den Kaisersaal bekommen. Es mussten natürlich genügende Sicherheiten geboten werden, um nicht hier zu irgendwelchen Zwischenfällen Anlass zu geben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einmal einen kleinen Blick in das Foyer werfen darf, ob Präsident Kennedy bereits mit seiner engsten Begleitung zu sehen ist. Ich sehe die Herren noch im Foyer draußen bei einem Cocktail stehen. Und es wird wahrscheinlich doch noch einige Minuten dauern, bis der Präsident hier in den Kaisersaal tritt. Der Besuch des Präsidenten Kennedy, der hier nach Frankfurt auf die Minute erfolgte, wie das Protokoll es vorsah, scheint sich jetzt ein klein wenig zu verzögern. Vielleicht ist es die Anstrengung, die während der langen Tournee den Präsidenten überfallen hat und der jetzt doch einige Minuten länger der Ruhe bedarf. Aber jetzt sehe ich bereits den Protokollchef der Stadt Frankfurt den Saal betreten, gefolgt. Nein, Ich werde abgewinkt, noch nicht. Es kommen zunächst einmal die Damen, wird mir gesagt. Die Damen, ein weiteres Stichwort. Zunächst einmal war der Kaisersaal nur für Herren vorgesehen. Dann aber war es möglich, dass doch einige Damen hier in den Kaisersaal traten. Im Augenblick gerade betritt die Gattin des Oberbürgermeisters Bockelmann mit einer Begleitung des Präsidenten. Vielleicht darf ich mal fragen, wer die Dame ist. Ich kann es Ihnen auch nicht sagen. Sie können es mir auch nicht sagen, die Dame war nicht angemeldet. Die Damen sind bereits auf jeden Fall hier in den Kaisersaal getreten und es wird nur noch wenige Minuten dauern, bis auch der Präsident hier zu diesem Empfang der Stadt Frankfurt erscheinen wird. Die Fotografen stürzen sich zunächst einmal auf die beiden Damen. Ein Motiv, das, wie gesagt, zunächst einmal nicht vorgesehen war. Denn hier sollten den Glanz dieses Empfanges im Frankfurter Römer nur festlich gekleidete Herren erleben. Die Gespräche verstummen allmählich. Die mir auf der Gegenseite stehenden Herren blicken interessiert in die Tür. Offenbar dauert es nicht mehr lange, bis Präsident Kennedy hier in den Kaisersaal treten wird. Die Absperrung während dieses Besuchs in Frankfurt übrigens war so streng, dass selbst Polizeipräsident Littmann oder Polizeidirektor Kalk nicht einmal in die Paulskirche treten durften. Sie ersehen daraus, nicht wahr, wie schwer es ist, hier eine Karte zu halten. Eben das Klatschzeichen, der Start oder das Zeichen, dass Präsident Kennedy sofort den Kaisersaal betreten wird. Und in dem Augenblick, während der Beifall aufbrandet, ist es soweit. Begleitet von Oberbürgermeister Bockelmann in seinem Amtsschmuck betritt Präsident Kennedy den Kaisersaal. Begleitet von seinem engsten Gefolge, das ich Ihnen bereits nannte. Und sofort wird Oberbürgermeister Bockelmann die Grußworte sprechen. Präsident Kennedy verneigt sich freundlich lächelnd vor den Anwesenden. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist für unsere Stadt eine besondere Ehre und Freude, Sie, Herr Präsident, als den Repräsentanten der ältesten und traditionsreichsten Demokratie moderner Prägung in unseren Mauern begrüßen zu können. Sie sind der erste amtierende amerikanische Präsident, der unsere Stadt besucht. Freilich haben auch schon Thomas Jefferson, Ulysses S. Grant und ihr Amtsvorgänger Dwight D. Eisenhower hier geweilt. Allerdings vor oder nach der jeweiligen Amtszeit als Präsident. Zu Grant, dem General der Nordstaaten im amerikanischen Bürgerkrieg, besteht eine besondere Beziehung. Er machte 1877 nach Beendigung seiner Präsidentschaft Frankfurt eine Art Dankbesuch. Frankfurt hatte während des Sezessionskrieges bewusst die Sache der Nordstaaten unterstützt, und zwar nicht nur ideell, sondern auch materiell. An der Frankfurter Börse waren nämlich, vor allem durch Frankfurter Bankiers, etwa 600 Millionen Dollar für die Nordstaaten aufgebracht worden. Heute allerdings könnten wir nicht mehr in ganz der gleichen Höhe einspringen. Übrigens, auch damals haben wir das nicht völlig selbstlos getan. Man hatte in Frank schon immer einen ganz guten Instinkt. Schließlich haben ja die Nordstaaten den Krieg gewonnen und unsere Bankiers ihr Geld mit Zins und Zinsesdienst zurückerhalten. Dieser Raum, der so viele strahlende und glänzende Geschehnisse in der Zeit des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation umschließt, war zugleich auch in der neueren Geschichte der deutschen Demokratie mit einbezogen. Hier in diesem Kaisersaal haben sich 1848 die Abgeordneten des ersten deutschen Parlaments versammelt, um in feierlichem Zuge und mit entblößtem Haupt in die Paulskirche zu schreiten, denselben Weg, den wir gleich gemeinsam gehen werden. Jene Männer, die vom Geist des Rechts, der Brüderlichkeit und der Freiheit beseelt sich hier zusammenfanden, nahmen für ihr Bemühen, Deutschland zum ersten Mal in seiner Geschichte eine freiheitliche Verfassung zu geben, vor allem die Verfassung der Vereinigten Staaten zum Vorbild. So ergab sich vor über 100 Jahren bereits eine Einheit der Ideen, eine Gemeinsamkeit des politisch-staatlichen Wollens, die damals leider zu keinem Erfolg führte, heute aber neue Früchte tragen kann. Wir hier in Frankfurt sind stolz darauf, dass die Wiege der deutschen Demokratie in unserer Stadt stand. Wir sind ebenso stolz darauf, dass Sie, sehr verehrter Herr Präsident, diese unsere Stadt besuchen und damit der demokratischen Geschichte unseres Landes eine besondere Reverenz erweisen. Darf ich Ihren Besuch in Frankfurt so deuten, dass Sie eher noch die Wiege des neuen demokratischen Deutschlands als die Krönungsstadt des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation besuchen wollen? Dieses Interesse an der demokratischen Entwicklung in Deutschland käme dann wohl nicht von ungefähr. Bereits 1848 nahmen die Vereinigten Staaten lebhaften Anteil am Schicksal der deutschen Freiheit. In jenem Jahr sandten Amerikaner deutscher Abstammung, unter ihnen waren übrigens viele frühere Frankfurter, eine Grußadresse an das deutsche Volk, in der es unter anderem heißt: Ja, ihr deutschen Brüder, werdet, seid, bleibt ein Volk, ein freies Volk, und lasst als solches euch die brüderliche Hand aus dem einigen freien Staatenbund Amerikas reichen, der groß und blühend, weil er frei, stark und mächtig, weil er einig ist. Diese Grußadresse und ein Schreiben des amerikanischen Bevollmächtigten an den ersten Außenminister der deutschen Bundesregierung 1848 darf ich im Faksimile Ihnen, sehr geehrter Herr Präsident, als besonderen Willkommensgruß und als Erinnerungsgabe an Ihren heutigen Besuch in Frankfurt am Main übergeben. Damit wird Oberbürgermeister Buckelmann die Dokumente an den Präsidenten der Vereinigten Staaten übergeben. Die Übergabe ist erfolgt. Oberbürgermeister Buckelmann erklärt noch einige Eintragungen, erklärt noch die Dokumente, die hier in Frankfurt hergestellt wurden. Noch einmal kurz durch, überfliegt sie und wird sich jetzt protokollgemäß selbst an das Mikrofon begeben, um einige Dankesworte zu sprechen. Mr. Mayor, members of the City Council, I want to express my very warm appreciation to you, Mr. Mayor, for your generous welcome. The last 2 days have been among the most heartwarming days that I've spent since I have been in public service, and particularly the warm welcome we received coming into your city. My grandfather was a mayor of the city of Boston. I don't think he would ever feel that his descendants have ever accomplished nearly as much as he accomplished in occupying the highest gift in the hands of his neighbors, becoming mayor of a great city. And so we're indebted to you. I'm also indebted to you for the generous gift, which is a letter from Major Donelson, who of course was related to one of our great presidents, intimately served with him, Andrew Jackson, and the expression of interest and support and sympathy which came to this city from America in 1848 indicates that the strong love of freedom is not a national concern, but one which stretches its ties and bonds all around the globe. So I'm proud to be in this very ancient city, in this hall, which is connected with so much that was distinguished in history many years ago with lost causes, like the one in 1848. But that cause was lost only for a period. And now it's come back again to fruit and flower in this city, state and country. And I'm most proud to have this opportunity to come to Frankfurt and pay tribute to its citizens. Thank you. Folgt jetzt die Übersetzung der Rede des amerikanischen Herr Oberbürgermeister, meine Herren Stadtverordneten, ich danke Ihnen recht herzlich für diesen wunderbaren Empfang, den Sie alle mir bereitet haben. Ich kann sagen, dass die letzten zwei Tage zu den eindrucksvollsten gehören, die ich überhaupt erlebt habe, seit ich im öffentlichen Dienst stehe. Ich möchte an meinen Großvater erinnern, der Oberbürgermeister der Stadt Boston war und der bestimmt das Gefühl habe, dass nichts, was irgendeiner seiner Erben an öffentlichen Ämtern erringen könnte, wichtiger und schöner sein würde als das Amt, was ihm von seinen Nachbarn als das höchste Amt, nämlich als Oberbürgermeister seiner Stadt, verliehen wurde. Ich möchte Ihnen ebenfalls recht herzlich danken für diesen schönen Brief von Major Donaldson, der ja in enger Zusammenarbeit stand mit einem unserer frühen Präsidenten, und zwar dem Präsidenten Jackson. Ich sehe hierin und überhaupt in den Beziehungen zwischen unseren Städten die große Sympathie, die von den Vereinigten Staaten für die Sache von 1848 in dieser Stadt hinüberkam und die zeigt, dass die Liebe der Freiheit nicht eine nationale Angelegenheit ist einzelner Länder, sondern über alle Grenzen hinausgeht. Ich bin besonders stolz, in diesem berühmten Saal hier zu Ihnen zu sprechen, der so viel Geschichtliches gesehen hat, der auch mit einigen verlorenen Kampagnen in Verbindung steht, so mit der von 1848, aber es war ja nur ein vorübergehender Rückschlag. Denn die Ideen, die dieses Jahr kennzeichnen, sind ja inzwischen so schön in Deutschland verwirklicht worden. Ich danke Ihnen nochmals für Ihren Empfang und ich bin stolz, hier in Frankfurt zu sein. Und jetzt begibt sich Präsident Kennedy hinter den Tisch mit dem goldenen Buch, wo er sich auf die Seite 461 mit seinem Namenszug eintragen wird. Die Kameras der Fotografen sorgen, die Eintragung ist erfolgt. Und Oberbürgermeister Bockelmann wird jetzt einige Herren der Stadt vorstellen. Zunächst einmal Stadtverordnetenvorsteher Heinrich Kraft, Bürgermeister Rudolf Minzer, Stadtkämmerer Dr. Klingler sowie die Fraktionsvorsitzenden Ewald Geißler, Dr. Freiwald und Dr. Ulrich. Und ich habe mich inzwischen erkundigt, wer die Dame im Gefolge von der Gattin des Oberbürgermeisters Bockelmann war. Es ist eine Schwägerin des amerikanischen Präsidenten, die Gräfin Radziwill. Und der Präsident geht weiter in seiner Begrüßung. Mit Handschlag begrüßt er die ältesten Frankfurter, zwei Herren und eine Dame, die ja dem Schätzen nach wahrscheinlich über 80, 90 Jahre alt sind. Ich höre gerade aus dem Hintergrund und ich war nicht genau informiert. Es ist der Enkel des Frankfurter Dichters Stolze. Und damit ist der Empfang der Stadt Frankfurt hier im Kaisersaal beendet. Präsident Kennedy begibt sich mit seiner engsten Begleitung diesmal zur Rechten. Ministerpräsident Zinn aus dem Kaisersaal, um in einem Foyer einen kleinen Imbiss zur Stärkung zu sich zu nehmen. Ich versuche mich jetzt auch einmal hier hindurch zu winden. Es ist nicht ganz einfach, das Kabel hinter mir herzuziehen. Es kann passieren, dass ich das Mikrofon plötzlich in der Hand habe und das Kabel dann wegbleibt. Ehrengäste sind bereits heruntergegangen und Präsident Kennedy hat sich mit dem engsten Gefolge ins Foyer begeben, um seinen kleinen Imbiss zu sich zu nehmen. Es ist jetzt ein Jagen, ein Laufen, denn die Gäste, die hier oben im Kaisersaal waren, sind jetzt bemüht, sofern sie überhaupt Einlasskarten haben, in die Paulskirche zu kommen. Es ist nicht einfach, Sie müssen einige Hintertreppen runtergehen, Sie müssen einige Absperrungen, unüberwindliche Polizeikordons hinter sich lassen, um in den großen Saal der Paulskirche zur Feierstunde zu gelangen. Inzwischen drängen sich natürlich die Fotografen und die Kameramänner um das Goldene Buch, um noch einmal den Namenszug des Präsidenten Kennedy im Bilde aufzunehmen. Ich versuche auch einmal, ich kann Ihnen leider nicht diesen Zug zeigen, denn ich kann Ihnen nur berichten. Ich aber übergebe jetzt wieder an meinen Kollegen Kurt Krüger-Lorenzen auf dem Römerberg. In diesem Augenblick tritt Ministerpräsident Dr. Zinn an das Podium, um den Präsidenten Kennedy anzusagen für seine Rede, die er an die Frankfurter Bevölkerung halten will. Mitbürgerinnen, Mitbürger, Sie haben sich hier auf dem Römer und in den anschließenden Straßen und Gassen eingefunden, zu mehr als 100.000, um den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, John F. Kennedy, zu sehen und zu hören. Und auf dem Wege von Langendiebach bis zum Weichbild dieser Stadt standen Hunderttausende, vielleicht mehr als 1 Million Menschen und haben ihm zugejubelt. Diese Begeisterung kam aus übervollem Herzen. Das war der Triumphzug eines Freundes unseres Volkes. Der Besuch von John F. Kennedy ist mehr als der offizielle Besuch des Repräsentanten der amerikanischen Weltmacht bei einer befreundeten Regierung. Er ist die Demonstration einer Freundschaft, der Freundschaft des großen amerikanischen und des deutschen Volkes. Der Jubel, der John F. Kennedy auf seiner Deutschlandreise von Köln über Bonn durch Hessen, von Langendiebach über Frankfurt bis Wiesbaden und Berlin, der alten Reichshauptstadt, dem Vorposten der Freiheit umbrandet, ist zugleich eine politische Willenskundgebung. Sie ist die Demonstration für die Solidarität und die Geschlossenheit der verbündeten freien Nationen des Westens. Eine Demonstration zur Verteidigung der Freiheit und der Hoffnung, dass der einst auf friedlichem Wege auch die deutsche Einheit in Freiheit uns vergönnt sein wird. Römer und Paulskirche, Sinnbilder der wechselvollen deutschen Geschichte, historische Stätten dieser Stadt, verkörpern zugleich die Einheit des mittelalterlichen Reiches und des großen Versuchs der Deutschen in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, sich eine neue politische Heimat der Freiheit und Demokratie zu schaffen. Dieser Traum ist erst nach einem Jahrhundert, nach dem Zusammenbruch einer 12-jährigen Gewaltherrschaft und auch nur im Westen unseres Vaterlandes in Erfüllung gegangen. Im Osten unseres Landes zieht sich die Zonengrenze in einer Länge von 240 Kilometern hin. Und Hessen, ein Land im Hessen-Herzen Deutschlands, wird durch Stacheldraht und wie im Niemandsland des Krieges durch verminte Todesstreifen von den Deutschen jenseits des Thüringer Waldes getrennt. Und so empfinden auch wir in unserem Lande tagtäglich und unmittelbar und besonders schmerzlich die Spaltung Deutschlands und mit uns die 150.000 Amerikaner, die in unserem Lande leben. mit denen uns die Verpflichtung zur Verteidigung der Freiheit, aber auch all die vielfältigen menschlichen Beziehungen verbinden, die das Leben in ein und demselben Lande mit sich bringt. John F. Kennedy ist der Garant für die Erhaltung des Friedens dieser Welt. Mit ihm verbindet sich die Hoffnung auf die Solidarität dieser Welt. Wir grüßen Hessen, Volk und Regierung, John Kennedy. Es spricht zu Ihnen John Kennedy. Mr. Mayor, Mr. President Minister, Minister Earhart, ladies and gentlemen, coming as I do from the oldest major city in the United States, I am proud to come to this city. I drove from Hanau to Frankfurt. All along the way, the Minister President pointed out those people along the street who belong to the SPD, while Minister Earhart pointed out all those who belong to the CDU. Even though I have been here for almost 3 days, I am yet unable to make the distinction or see the difference. In any case, I see friends. Herr Oberbürgermeister, Herr Ministerpräsident, Herr Vizekanzler Earhart, meine Damen und Herren. Ich komme aus der ältesten Großstadt der Vereinigten Staaten und freue mich und bin stolz darauf, in dieser großen deutschen Stadt heute zu sein. Auf der ganzen Fahrt von Hanau nach Frankfurt hat der Herr Ministerpräsident mir am Wege unter den vielen Menschen gezeigt, wer der SPD angehörte. Und der Herr Vizekanzler hat mir gesagt, wer der CDU angehörte. Ich bin zwar schon 3 Tage in diesem Lande, aber ich muss gestehen, ich kann immer noch nicht den Unterschied feststellen, aber ich hatte das Gefühl, alles sind Freunde. I was in this city in 1948. I therefore have some idea what the people of this city have done to rebuild Frankfurt, so it is now a vital place in a free Germany. There is an old saying that only in winter can you tell which trees are evergreen. I think the people of this city have proved not only their character and their courage, but also their commitment to freedom, an opportunity to live together with their fellow Germans in a free and peaceful society. Ich war zum ersten Mal im Jahre 1948 hier und kann mir daher durchaus einen Begriff davon machen, was Sie, die Frankfurter, am Wiederaufbau dieser Stadt geleistet haben und was es benötigt hat, um Frankfurt zu einem so vitalen Zentrum des neuen freien Deutschlands zu machen. Es gibt ein altes Sprichwort: Nur im Winter lässt sich sagen, welche Bäume das ganze Jahr hindurch grün sein werden. Ich habe gesehen, wie die Deutschen unserer Tage mit Charakterstärke und Mut entschlossen sind, dies zu einem Zentrum der Freiheit zu machen. People from Europe came to my country for 3 reasons. Either because of famine and a denial of opportunity, or because of their desire for religious freedom, or because of their desire for political freedom. It was mostly the citizens of Germany and of Frankfurt who came to our country because of their desire in the mid-19th century for political freedom. And therefore, they have been among the most independent, the most responsible, and the most progressive of our citizens. And today, in our far-off country of the United States, in 20 states of the Union, there are cities with the name of Frankfort, which were founded by citizens of this city who carried with them to the New World the strong commitment to freedom of this city and the old. Die unzähligen Immigranten, die aus Europa nach den Vereinigten Staaten ausgewandert sind, sind hauptsächlich aus drei Gründen gekommen. Sei es wegen Hungers, sei es wegen mangelnder Gelegenheiten voranzukommen oder um religiöse oder politische Freiheit zu suchen. Es waren gerade die Deutschen, die nach Amerika auswanderten und insbesondere Bürger Frankfurts, die vornehmlich aus dem Wunsch nach politischer Freiheit in der Mitte des 19. Jahrhunderts in die Vereinigten Staaten auswanderten und die heute zu den stabilsten, den verantwortlichsten, den politisch aktivsten Bürgern unseres Landes gehören. Ich möchte darauf hinweisen, dass es in nicht weniger als 20 unserer Einzelstaaten Städte gibt, die den Namen Frankfurt tragen, und sie alle sind gegründet worden von früheren Bürgern dieser Stadt Frankfurt. Political leaders come and go. What I hope remains between the United States and Germany is not only a strong feeling of sympathy and friendship, but also a recognition in this great struggle in which we now exist, this great struggle to which we devoted our lives, the struggle to maintain freedom and expand it throughout the world, it is my hope that this country and my own will work in partnership and harmony in the years ahead. That is the best insurance for not only our survival, not only the peace of the world, but also for the maintenance of that commitment to freedom, which I think gives hope of having it spread throughout the globe. Abraham Lincoln, in the dark days before the Civil War in my own country, said, I know there is a God. I see a storm coming. If he has a part and a place for me, then I am ready. No one can tell in the future whether there is a storm coming for all of us. But what we can be sure of is that no matter what happens, we believe in God and we are ready. Politische Führer kommen und gehen. Aber ich möchte die Hoffnung ausdrücken, dass das, was bleibend ist, zwischen unseren beiden Ländern, über alle solche Wechsel hinweg, das ist nicht nur die Sympathie zwischen unseren Völkern, nicht nur die enge Freundschaft, sondern die Erkenntnis, dass wir in einem gemeinsamen Kampf stehen, um die Freiheit zu erhalten und auszuweiten. Und ich möchte die Hoffnung ausdrücken, dass wir weiter in enger Harmonie und Partnerschaft daran arbeiten werden, nicht nur dass wir diese schwierige Zeit überleben, sondern dass wir unsere Verpflichtung gegenüber der Freiheit weiterhin gemeinsam in den kommenden Jahren in die Tat umsetzen. Unser Präsident Lincoln hat in den schwärzesten Tagen vor unserem Bürgerkrieg einmal gesagt, ich weiß, es gibt einen Gott und ich sehe einen Sturm herannahen. Wenn Gott einen Platz für mich bereit hat, dann glaube ich, dass ich bereit bin. Wir alle wissen nicht, was für Stürme uns in den kommenden Zeiten bevorstehen. Aber wir alle können fest darin sein, dass wir an Gott glauben und können unsere Zuversicht bewahren, dass wir auch alle diesen Idealen weiter entsprechen werden. Ein großes Stück Geschichte. John F. Kennedy am 25. Juni 1963 auf dem Frankfurter Römerberg. Sie hörten den ersten Teil der Live-Reportage John F. Kennedy in Frankfurt. Den zweiten senden wir am nächsten Samstag. John F. Kennedy hält dann eine wegweisende Rede in der Paulskirche zur Demokratie, zum Frieden.